Sarah, machst du das Protokoll? Ja. Ich sage auch ganz lieb bitte, bitte und danke. Gerne. Gut, dann würde ich sagen, Aufnahme läuft bereits. Dann sage ich nochmal schönen guten Abend. Alle Anwesenden, alle Zuhörer zur Team-Wohl-GEF-Sitzung. Wir haben uns vorher darauf geeinigt, da Joffrey im Augenblick noch nicht technisch noch in der Lage ist, zu moderieren. Nach seinem Umzug übernehme ich heute nochmal die Moderation. Aufnahme macht der Bauer Jupp und das Protokoll macht die Skara und damit eröffne ich eigentlich dann diese Sitzung um 20.05 Uhr. Tja, und somit können wir gleich zum ersten Tagesordnungspunkt kommen. Das wäre organisatorisches. Ich denke, da hat sich nichts geändert. Das Wichtigste steht im Pad. Können wir überspringen. Außer irgendjemand will jetzt noch was dazu wissen. Der meldet sich jetzt. Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 1. Laufende Projekte. Und hier sehe ich als erstes das Bundeskampagne Frag deinen MBB. Ja, moin. Ich weiß nicht genau, wer die Links reingeschrieben hat. Ich vermute Olaf oder war es jemand anders? Ja, dann war es wohl Olaf. Man kann sich das ja mal anschauen. Er hat wohl zwei Berichte geschrieben über unsere Aktion. Und auch Reaktionen von Bundestagsabgeordneten zum Thema TTIP würde ich einfach bei Interesse mal anlinken. Dann habe ich kurz reingeschrieben, die Antworten der MDBs oder die Fragen, die wir verschickt haben, sind ja teilweise vor längerer Zeit verschickt worden und man kann jetzt natürlich vor Ort überlegen, ob man nicht langsam nachfragen möchte, gerade dann, wenn noch keine Antwort gekommen ist von den MDBs. Ich denke, dass der Aktionstag am nächsten Samstag das Thema wieder auch in die Medien bringen könnte und vielleicht auch lokal vor Ort das Interesse steigert, sodass eine Nachfrage vielleicht auch in Form einer Pressemitteilung an die schreibenden Medien Interesse finden könnte. Ich habe in meinem Wahlkreis auch zwei Bundestagsabgeordnete, CDU und SPD, die bisher noch nicht geantwortet haben. Wir haben nächste Woche hier vor Ort noch eine Veranstaltung zu Freihandelsabkommen, speziell in Bezug auf Landwirtschaft, Genmaß. Und danach werde ich dann hier auch die Medien anschreiben. Und wenn bis dahin keine Antwort von meinen Abgeordneten kam, die dann freundlich, höflich anmahnen. Ich glaube, Michael Fuchs hatte auch angekündigt, dass er noch antworten wollte. Es wäre eine Frage an Marie. Hat er inzwischen geantwortet oder beabsichtigt ihr, da auch mal nachzuhaken? Die Marie habe ich im Pad gesehen, aber ist anscheinend hier jetzt nicht unter uns. Vielleicht kann sie im Pad eine kurze Nachricht schreiben. Ja, und dann müssten wir mal klären, was wir mit der Antwort von Michael Grosse-Bulmer machen. Hatte ich ja letztes Mal schon darauf hingewiesen, dass das aus meiner Sicht ein sehr selbstentlarvender Text ist. Jetzt ist natürlich schade, dass Olaf nicht da ist. Wir müssten das, denke ich, mit Anita und unserem SG-Öffentlichkeitsarbeit mal klären, wie wir da jetzt vorgehen wollen. Fragen soweit zu der Aktion? Nein. Hört er mich jetzt wieder? Ja. Sorry, aber irgendwie hat das Mumble im Augenblick meint, es muss der Schirm zumachen. Michael, ich hatte dich noch gefragt, nachdem keine Ware zur Frage. Wie bitte, was hattest du gefragt? Erstmal, ob noch weitere Fragen sind und dann war meine Frage an dich, ob du als Themenbeauftragter, ob man dich vorziehen soll oder ob du heute Zeit hast. Nee, heute brauche ich keine Sonderbehandlung, danke. Gut, dann können wir im normalen Protokoll weitergehen. Darf ich mal dazwischen grätschen? Ja. Ich hatte eigentlich mit Christos am Samstag abgesprochen, dass ich heute kurz reinkomme und euch über die FSA-Tour informiere, aber ich habe halt nicht so viel Zeit, so lange jetzt hier zu bleiben. Wenn ich jetzt hier im Mumble richtig gucke, ist Christos gar nicht da. Deshalb die Frage, wollt ihr aufgeklärt werden, was die FSA-Tour ist oder lassen wir das? Nee, Andro, das würde ich sagen, das wollen wir schon, wenn Christus das reingemacht hat, dann nehmen wir das einfach hier mit bei uns unter Top 1 laufende Projekte, da gehört das eigentlich auch hin. Ne? Und dann, wenn du jetzt so viel Zeit hast, würden wir dich da in dem Augenblick auch vorziehen. Das heißt, ich kann jetzt loslegen. Außer es gibt irgendjemand im Bereich Freiheitsserver, Wahlkampf, Thema oder so irgendwas, der nochmal wieder weg muss, dann sollte man natürlich die im normalen Ablauf, weil die sich eingestellt haben, vorziehen. Aber ich sehe im Augenblick, also Bremen ist nichts beitragen. Und für Pirat Slash ist zwar da. Wie sieht's bei dir aus, Slash? Könntest du ein bisschen warten? Nö, nur zu. Mach mal, ich hab Zeit. Okay, Andra, dann darfst du jetzt loslegen. Okay, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer ich bin. Ich habe ja letztes Jahr die FSA-Koordination für die Piraten gemacht. Und dieses Jahr bin ich gefragt worden, ob ich die Gesamtkoordination mache, also nicht für die Piraten. Deshalb hoffe ich, dass bald mal ein neuer Beauftragter auf Bundesebene für die FSA gemacht wird. Der Hintergedanke, warum ich mit euch sprechen wollte, ist, die Tour läuft so, dass in vielen Städten hoffentlich kleine FSA stattfinden sollen. Es muss also nicht in der Größenordnung mehrere tausend Leute sein. Es kann auch eine Kleinstadt mit 100 Leuten oder so sein. Es geht einfach darum, die FSA überall hinzubringen und darzustellen, wo überall Leute sich dafür einsetzen. Der Gedanke selber ist, dass die lokalen Organisatoren sich ihre Demos selber organisieren. Wir bieten von der Koordination aus Plakate, T-Shirts, wahrscheinlich noch Festivalbänder, damit so ein Sammeleffekt entsteht und noch so ein paar kleine Unterstützungssachen, gemeinsamer Aufruf und alles drum und dran. Und jeder Ort soll für sich den Rest, das Ganze ergänzen und sich dann auch seine Regeln selber gestalten. Wie darf ein Politiker, also ein Parteimitglied, reden oder nicht? Das war ja bei der normalen FSA in Berlin immer so eine Grundsatzdiskussion und so weiter und so fort. Was wir jetzt händeringend brauchen, sind Leute, die sich vor Ort hinstellen und sagen, wir organisieren hier eine FSA. Wir haben bis jetzt Termine in Freitag Bielefeld, die Auftaktveranstaltung. Dann haben wir in Frankfurt, Hamburg, Köln, Stuttgart, und eine in Berlin. Und wir brauchen dringend noch Leute, die woanders was organisieren. Und alle Termine, die ich bis zum 17.05. fest weiß, die kommen in diesem Tournee-Tour-Style auf Plakate und die T-Shirts mit drauf. Das heißt, es ist wirklich Eile geboten dabei. Und es können natürlich auch Piraten, die Initiatoren sein, also eine Partei, und sagen, ja, wir organisieren hier vor Ort eine FSA, wir stellen das Bündnis auf die Beine, kümmern uns darum. Und ich habe mich bei der letzten Koordinationstelco ganz weit aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, Leute, meine Piraten habe ich im Griff, die organisieren was. Und deshalb habe ich jetzt gedacht, ich informiere mal die Polgöfs darüber, was wir von euch wünschen und hoffen, dass ihr jetzt in eure Landesverbände rennt und ganz, ganz viele Demos auf die Beine stellt. Andra, erst einmal, an welchem genauen Termin soll diese Demo sein? Ich nehme mal, ja mal an, samstags, wenn du sagst Freitag, Bielefeld, Auftaktveranstaltung, sind die alle für Freitag gedacht oder Samstag? Über das ganze Jahr verteilt. Okay, ihr wollt es nicht zentral sein, wie früher das mit der Berliner FSA war, dass man Freitag macht, sondern übers Jahr verteilt irgendwo. Genau, das ist die erste Demo, wo man mehrmals hingehen kann. Darum gibt es ja auch diese Festivalsbändchen. Also das ist noch in Planung, aber wenn das finanziell klappt, wird es so Festivalbändchen geben. Für jede Demo eine andere Farbe mit so Sammeleffekt. Vielleicht einen kleinen Preis oder eine kleine Belohnung, wenn jemand X zusammen hat oder was weiß ich. Und die erste Demo, wo man halt mehrmals hingehen kann. Wann, sagtest du, war die Auftaktveranstaltung? Die Auftaktveranstaltung ist jetzt Freitag direkt vor dem Big Brother Award. Die ganzen aktuellen Termine findet ihr auf freiheitstattangst.de, so das, was bis jetzt steht. Andra, kannst du uns nötige Links ins Pad, so ab Zeile 70, einfach mal reinkopieren? Nein, weil ich nur vom Handy aus drin bin. Einfach freiheitstattangst.de. Hat schon jemand gemacht. Okay, noch Fragen, Andra, zu dem? Allgemein mal Frage an die schon anwesende Polgef. Wie seht ihr das? Ist eigentlich ein neues Konzept, aber durchaus erwähnenswert, beziehungsweise könnte man sich durchaus damit anfreunden. Ihr wisst, wie das neue Konzept zustande gekommen ist? Nicht wirklich. Letztes Jahr nach der FSA fand ein Evaluationstreffen statt. Ich kann das auch nur von Erzählungen wiedergeben, weil ich nicht da war. Ich war da gerade im Urlaub. Jedenfalls war der Tenor aus Berlin einheitlich, wir wollen keine FSA mehr und wenn es eine FSA in Berlin noch gibt, werden wir CCC und Co. das boykottieren. Und daraufhin haben die Leute, die nicht aus Berlin kommen und tierisch geschockt darüber waren, entschieden, wir machen jetzt diese Tournee, weil wir nicht wollen, dass die FSA stirbt. Also das Ganze ist nicht ein, ach, wir probieren mal was Neues, sondern, oh, die Berliner wollen das nicht mehr und ohne die Berliner können wir in Berlin keine große FSA auf die Beine stellen. Und schon gar nicht gegen CCC oder Sonstiges. Das kriegen wir in der Stadt nicht hin. Alles klar, danke für den Hinweis. Da war ein Freund, das hatte ich, glaube ich, unterbrochen, noch von jemandem eine Frage. Dann doch scheinbar nicht. Jemand anders noch Frage jetzt an Andra? Ja. Ja, Ich habe eine Frage an euch. Wie seht ihr die Wahrscheinlichkeit, dass ihr bei euch in euren Landesverbänden irgendwas auf die Beine stellen würdet? Nicht alle auf einmal. Dann fange ich mal an als Vertretung im Saarland. Also ich sehe es für uns im Moment relativ schwierig, weil wir ein Problem damit haben, dass wir relativ wenig aktive Leute haben. Also wir sind eigentlich ziemlich ausgelastet mit der Tagesarbeit. Und noch größere Demos auf die Beine zu stellen, könnte schwierig werden. Aber ich werde es mit Sicherheit halt bei der nächsten Sitzung vom Landesvorstand dann anbringen, ob sich vielleicht halt auch irgendwas anbietet in Richtung von irgendeinem Termin, wo man das gut als Ergänzungspunkt dazu bringen könnte. Naja, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr mitmachen wollt, dann findet ihr entweder auf Freie Stadt Angst meine E-Mail-Adresse oder einfach @artnassino, so wie es da in Marmel drin steht. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich mich auf die Piraten verlassen kann, damit die FSA nicht stirbt. Viel Spaß euch noch, ich sag weiter. Jo, herzlichen Dank an dich. Wir werden mal gucken, dass wir, wie gesagt, wir haben es eher hier auch im Protokoll unter der laufenden Projekte, dass wir das auch noch weiter verbreiten. Im Augenblick sind nicht alle Länder voll GEFs oder so da, aber ich denke, da kriegen wir schon was zusammen und geben dann auch Rückmeldung. Also wie du hast gesagt, bis zum 17.05. müsstest du über Ort und auch das Datum der jeweiligen Events Bescheid wissen, damit es noch in dieses Tourplakat reinkommt. Genau, danach können natürlich trotzdem jederzeit noch weitere Veranstaltungen geplant werden, aber und wenn halt die Auflage an Plakaten und T-Shirts und so weiter und so fort ausverkauft ist, können die dann eventuell, also später noch mit zugefügt werden, aber der 17.05. ist für uns der Stichtag für die erste Auflage. Okay, danke dir, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und wenn dann in die Richtung keine weitere Frage sind, dann machen wir weiter in der Tagesordnung und das wäre Wahlkampf Bremen. So wie es aussieht, ist von Bremen keiner da. Es ist natürlich gleichzeitig mal auch Bremerhaven mit aufgerufen. Wir haben das läuft bei uns unter einem Punkt. Vielleicht Bremerhaven jemand. Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann würde ich sagen, dann gehen wir weiter zum Freiheitsserver. Okay. Wie gesagt, wer noch nichts von der Freiheitsserver-Initiative gehört hat, der wirft am besten mal einen Blick in das Pad, was in Zeile 76 verlinkt ist. Da findet man Konzept, Umsetzung, Bilder und ein mündliches, streambares Briefing. Und was hat sich letzte Woche so getan? Ich habe ja letzte Woche bereits gemeldet, dass ich den Bufo Form von BernTH und Paki wegen der Stellenausschreibung und dem Bundes-IT-Treffen angepingt habe. Und da dann die Rückmeldung noch ausstehend war, die Rückmeldung ist noch immer ausstehend. Und da frage ich mich, ob ich dann nochmal diese beiden Personen deswegen ansprechen soll. Wenn man das alles ganz quantitativ betrachtet, dann wäre das dann so der Anfang, wo ich anfange, penetrant zu handeln, würde ich einschätzen. Ansonsten, was Server-Bundle-Erstellung angeht, da sieht es so aus, dass ich das Umsetzungspad reflektiert habe und da Richtig, das Pad ist nicht öffentlich, weil das Thema heißes Eisen ist politisch, aber ich stelle die Sache dann frei, wenn ihr versucht, ins Pad reinzukommen. Zurück zum Thema oder Unterthema Software-Bundle-Erstellung. Das Umsetzungspad, das habe ich jetzt reflektiert und da ist allerdings Austausch noch ausstehend. Da gibt es Dinge, die sind grundsätzlich sehr gut und die kann ich mir schon vorstellen, dass die sich gut im Konzept machen. Andere Dinge sind da noch ein bisschen diskussionswürdig. Und ansonsten nächste Schritte sind ja die Veröffentlichung und Verbreitung der zwei Stellenausschreibungen und das Bundes-IT-Treffen. Und nun zurück zu meiner Frage. Was ratet ihr mir, wie ich mich Bernd TH und Paki gegenüber verhalten soll? Soll ich sie nochmal anschreiben wegen der Sache, weil sie bislang nicht reagiert haben? Mal was dazu sagen. Ich bin nämlich zufälligerweise hier, nachdem ich jetzt gerade Urlaub hatte, was wahrscheinlich auch begründet, dass du keine Antwort auf irgendwelche Mails oder sonstige Dinge bekommen hast. Allerdings habe ich gerade auch mein Mailprogramm durchforstet und habe auf Anhieb zumindest keine Mail von dir gefunden. Ach so, ja, das erklärt ja einiges. Ich kann dir die Mail dann nochmal schicken. Also das Anliegen ist einfach nur, dass diese beiden Stellenausschreibungen, die ich dir mal vor über einem Monat oder so geschickt habe, dass die noch auf das Vorstandsportal gestellt werden sollten. So, jetzt war die Taste gegangen. Am besten schickst die Mail nochmal. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich begründet in dem Piratenurlaub. Und Christas macht übrigens gerade auch Urlaub. Irgendwie war das nicht so optimal koordiniert. Ich habe das nach 2 Tagen erfahren, dass Christas jetzt dann auch gesagt hat, er braucht Urlaub, weil er im Real Life außerhalb der Piraten wichtige Dinge zu erledigen hat. Aber schickt das Ding einfach nochmal und dann gucken wir wieder. Werde ich machen und vielen Dank für die Rückmeldung hier. Ja, und dann schränke ich die Frage mal auf Paki ein. Soll ich den Paki dann nochmal anpingen, was das angeht? Wenn der NRW in irgendeiner Weise beteiligt ist, würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Und wenn du irgendwelche anderen Dinge hast, Schaden tut es normalerweise auch nichts. Genau, dann mache ich es dann halt einfach mal doppelt. Und damit ist, falls jetzt noch keine Fragen kommen, die Sache durch und dann könnten wir zum nächsten Punkt kommen, Internationaler Aktionstag gegen TTIP und Co. Gut, da keine weiteren Fragen kommen, tun wir das einfach mal. Ihr habt sicher mitbekommen, kommenden Samstag ist es soweit und im Vorfeld hat einer von uns Piraten da eine ganz nette Idee gehabt, nämlich wir könnten ja im Vorfeld unsere Demo-Plakate auf Twitter posten und ja, insofern nur der allgemeine Aufruf, das zu unterstützen, denn das ist eine schöne Aktion, um im Vorfeld noch stärker auf diesen internationalen Aktionstag hinzuweisen. Ansonsten gilt allgemein, das ist wirklich sehr wichtig, verbreiten, verbreiten, verbreiten, dass so viele wie möglich davon erfahren. Heute Mittag, schätze ich mal, die Piratenpartei auf Bundesebene ihren Demoaufruf zu diesem Aktionstag veröffentlicht. Der ist in Zeile 91 verlinkt. Dazu noch Frage an Fleck? Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann können wir ja zum nächsten Tagesordnungspunkt SG Pressebund. Das ist das Pressetreffer, Pressetagung in Weimar. Ich denke, das hat Olaf eingetragen, aber der ist heute ja nicht da. Wenn es dazu was gibt, könnt ihr gerne auch mich fragen, weil ich ja mit organisiere. Also wenn es da Fragen geben sollte, Bescheid sagen. Ja, Esmeralda, ich habe da eine Frage dazu. Und zwar Nummer 1, es gibt mittlerweile jetzt 2 Pads von wegen der Teilnahme, habe ich gerade vorhin festgestellt. Und dann hatte Olaf noch eine Mail rumgeschickt, diejenigen, die nicht übernachten, beziehungsweise hier aus der Nähe sind, wegen Verpflegung in dieser Geschichte. Da ist die Frage, inwieweit ist diese Verpflegung, muss man da noch im Landesverband Antrag stellen auf Kostenübernahme oder ist das im Gesamtbudget drin? Also prinzipiell gesehen ist es ja so, dass die Rückmeldung vom Bundesvorstand kam für die Teilnehmer aus den Landesverbänden, zahlen dann auch die Landesverbände. Von daher, jeder, der für einen Landesverband dabei ist, sollte einen Antrag auf Reisekostenbudget an seinen Landesverband stellen, auch wenn es tatsächlich nur um die Verpflegung geht. Einfach damit das Budget da ist und man das abrechnen kann. Prinzipiell gesehen, wenn das Leute sind, die aus der Gegend sind und dann eben da nur Mittagessen, das kriegen wir auf jeden Fall über die Bühne. Ne? Aber ich würde einfach ein entsprechendes Budget beantragen, dann ist man auf der sicheren Seite und hat das. Und wenn man es nicht nutzen muss, ist ja alles gut. Alles klar, das war eigentlich war ja so die Frage. Denn ich denke, der Rest, der vielleicht auch noch teilnehmen will, hat jetzt zugehört, eventuell müssen wir mit Olaf reden, dass man das vorher nochmal irgendwie kommuniziert. Ja, ich schreibe euch mal meine Mailadresse mit ins Protokollpad hier. Dann habt ihr die und könnt mich mit ins CC nehmen, wenn es da was zu mailen gibt, okay? Alles klar. Dann danke ich dir, Astrid. Noch Frage in Bezug auf die Pressetagung? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ihr seid heute so sparsam. Dann gehen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist die Pirateninfo. Die ist das letzte Mal unter Sonstiges aufgetaucht. Ich habe gesagt, wir nehmen das mal hier weiter rüber. Und da gibt es Bitte von der Betreiber der Pirateninfo.de, dass in jedem Landesvorstand ein Ansprechpartner gesucht werden sollte. Hat sich da irgendwas getan oder ist der jetzt nicht, ich weiß nicht, von wem das war damals, ist da jemand da, Pirateinfo? Marie sehe ich nicht, irgendjemand? Ah, super. Ja, wir hatten gestern ein Mumble, wo es um Pirateninfo geht, also es ist positiv. Es haben sich einige Leute gemeldet, die jetzt da auch mitmachen wollen. Es soll jetzt natürlich nochmal in allen Landesverbänden ein bisschen getrommelt werden, dass die Beauftragte für Pirateninfo ernennen, die sich dann halt melden und freigeschaltet werden und die dann die eigenen Termine und Dinge eintragen können. Im Moment machen das eigentlich 1-2 Personen nur noch. Aber es sind so einige Dinge angesprochen worden, die letztes Mal in der Diskussion waren, was verbessert werden soll. Der Christoph hat eine Riesenliste. In 4 Wochen ungefähr haben wir den nächsten Arbeitstreffen-Termin. Daher soll schon einiges passiert sein. Und auch der Bufo, der weiter da war, steht da ganz positiv dahinter jetzt. Aber es wäre halt schön, wenn jetzt die einzelnen Gensexern, Vollgaps in ihren Ländern nochmal ein bisschen Werbung machen für pirateninfo.de und auch jemanden haben im Vorstand, der dafür also als Ansprechpartner fungiert oder jemand, den sie ernennen. Gut, gibt's da von Seite der Zuhörer oder auch Vollgäste oder sonst irgendwas Fragen zu Marisa? Das scheint nicht der Fall zu sein. Marisa, ich würde vorschlagen, weil nächste Woche macht wahrscheinlich Joffrey wieder die Moderation. Wir lassen das unter dem unterlaufenden Projekt im Augenblick noch mit drin. Und am besten du sagst Bescheid, wenn du denkst, dass jetzt genug Rückmeldung ist oder so irgendwas und man nicht groß dafür Werbung machen muss, wenn sich da was erledigt hat. Ich denke, das sollte auch vielleicht bis nach dem Pressetreffen gehen, weil dort sollte das auch zu Teilen nochmal ein bisschen mit thematisiert werden. Ja. Wäre das okay so? Ja, ist okay so. Okay. Dann danke ich dir. Oder hast du noch irgendwas, noch einen Aufruf, noch ein bisschen Werbetrommel? Nö, ich glaube, das war jetzt erstmal genug. Gut, hiermit ist der Werbeblock beendet. Kleiner Scherz. Noch Frage jetzt zum Bereich laufende Projekte. Irgendjemand noch irgendwas als Anregung? Die sind heute alle stumm oder haben den Mund voll. Okay, dann nicht. Dann gehen wir zu Tagesordnungspunkt 2. Berichte der Polgefs und wie ich erfreulicherweise feststellen konnte, Bernd, bist du ja da nach Urlaub Und da Christus jetzt Urlaub hat und nicht da ist, übergebe ich gleich mal an dich. Ja, und ich mache es auch kurz und schmerzlos, da ich, wie gesagt, die letzte Zeit, also die letzten zwei Wochen auf jeden Fall sehr intensiven Piratenurlaub gemacht habe, habe ich recht wenig zu berichten. Es gibt auch vieles nachzuholen, Tickets und so weiter, aber das ist hier, denke ich, nicht von Relevanz. Ja, danke Bernd. In dem Fall Frage an der Bundespolge. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann können wir ja gleich weitergehen zu der Länderpolge. Hier sehe ich Baden-Württemberg, es steht schon drin, entschuldigt. Dann gehen wir gleich zu Bayern weiter. Olaf sehe ich nicht. Ich weiß nicht, ob der irgendwie entschuldigt ist oder einen Stellvertreter benannt hat. Ist da jemand da? Ja, Olaf ist heute im Presseclub in München. Von daher bin ich halt da, weil unser stellvertretender PolGF auch unterwegs ist. Ich hänge jetzt nicht allem komplett mit drin. Olaf hat ja mal wieder eine recht ausführliche Übersicht geschrieben. Ein kleiner Hinweis zu dem der Planung unseres Netzwerk-Kongresses. Da würde ich ganz gerne noch den Link mit reinpasten auf das Pad vom letzten Planungstreffen, weil das etwas aktueller ist als das mit den Referenten. Wäre das okay? Ja, kannst du durchaus machen. Olaf macht es ja immer sehr umfangreich. Wir haben uns in der letzten PolGF eigentlich ein bisschen darauf geeinigt, damit es nicht so lange hinzieht, dass auch er und alle anderen nur auf die wesentlichen Punkte kurz auch fürs Aufnahmeprotokoll, also für die Aufnahme ein bisschen das anreißt. Der Rest lässt sich ja dann im Pad nachlesen, dann packt es einfach ins Pad. Ja, das ist ja an und für sich auch einer der wichtigeren Punkte jetzt, dass wir eben diesen Kongress planen. Und ansonsten das nächste, was kommt, ist die TTIP-Demo. Da wird Niki dann reden. Alles andere steht im Pad. Ja, ja, das ist bloß mit dem Pad ist eben so wichtige Dinge einfach auch für die Aufnahme ansprechen, dass die Leute, es gibt viele, die nur einfach die Aufnahme teilweise sich anhören, dass die dann, wenn sie darauf stoßen, wissen, dass sie im Pad nachgucken können und wo sie die rechtlichen Informationen finden. Okay, ist dann hiermit geschehen, denke ich, oder ist irgendwas, wo du denkst, dass man es noch für die Aufnahme sagen sollte? Nee, denke ich jetzt nicht. Olaf liest es meistens vor, aber ich glaube, für heute können wir uns das sparen. Also an die Aufnahmehörer, ab Zeile 115 ist über Bayern alles im Pad vermerkt, wenn es euch interessiert. Bitte im aktuellen Tagespad der PolGF-Sitzung nachvollziehen. Gut, noch Fragen an Bayern? Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Ich hätte noch eine kleine Bitte. Wenn eure Landesvorsitzende da auf der TTIP-Demo spricht, wäre es ganz, ganz toll, wenn ihr da ein paar Bilder macht oder idealerweise vielleicht sogar ein Video von der Rede, dass wir das dann über Social Media danach teilen können. Geht klar. Also Bilder wird es auf jeden Fall geben, denke ich. Wie es mit dem Video aussieht, weiß ich nicht, aber ich frage mal nach. Ganz, ganz lieb von dir. Dankeschön. Bitte. Noch Frage an Bayern? Gut, scheint nicht der Fall zu sein, denn kämen wir zu Berlin. Jemand von Berlin da? Ja, ich bin da. Hallo. Hallo Bruno. Grüß dich, Klaus. Ja, dann bin ich halt jetzt in Vertretung vom Gregor da, von unserem PolGF. Was steht in Berlin an? Ja, auch im Rahmen dieses Global Action Day gegen Freihandelsabkommen finden natürlich in Berlin auch einige Veranstaltungen. Da hatten nämlich insgesamt 8, was eine ganz schöne Menge ist, auf die Bezirke verteilt. Und da sind natürlich auch Infotische von Piraten dabei. Das ist das, was bei uns ansteht. Ansonsten war Sekor-Besuch, ich glaube, vor 2 Tagen bei Pyra. Das ist das, was in Berlin passiert. Gibt es in dem Fall Frage an Berlin? Ach, ich habe noch eine Sache vergessen. Wobei, die bringe ich dann im Rahmen von der Beauftragung, geht das genauso. Ja, Bruno, da du jetzt später gekommen bist, wir haben oben im Grunde genommen von Andro noch ein neues Projekt in der Projekte. Das hast du, glaube ich, du bist später gekommen. Und zwar ging es um die FSA. Da gibt es ja ein neues Konzept und die hat auch angerufen, dass eben auch alle Landesverbände für dieses neue Konzept der FSA sich auch einsetzen, weil ja eben gerade aus der Historie in Berlin das nicht mehr so, scheinbar nicht mehr so gelitten ist oder sonst irgendwas. Weißt du da irgendwas? Habt ihr da schon irgendwas drüber nachgedacht, ob vielleicht Berlin auch einen Termin oder irgendwas da wieder machen würde? Ich weiß, dass sich der Ideenwandler darum bemüht hat, und unser Beisitzer Jan für früher auch Koordination dafür gemacht hat. Ich will jetzt aber nicht irgendwelche Gerüchte streuen, und liegt dann total falsch. Aber ich denke schon, dass wir was machen, wenn nicht sogar was Größeres. Aber das müsste dann echt, ja, eigentlich der Polgf, der Gregor, mitteilen. Der ist aber leider nicht da, weil er, denke ich, arbeiten muss. Der muss nicht immer zur Polgf-Zeit, hat er seinen Job. Da geht es bei ihm nämlich los in der Kneipe. Ja, Bruno, denn als kleiner Hinweis, nimm das mal mit, red mit dem Polgf. Weil die wollen scheinbar, also das wird jetzt bundesweit, die wollen das dezentral machen und so eine Art Tourplakat machen. Da bräuchte sie aber die Termine und die jeweilige, also die Orte, wo was angemeldet ist, bis zum 17.05., wenn ich es richtig verstanden habe, ist aber oben im Pad auch nochmal nachzulesen unter der Projekte. Wenn ihr euch was überlegt, dann würdet ihr dann diese alle bis danach eingegangene Terminmeldungen würde auf das Zurplakat scheinbar mit draufkommen. Kann jemand nochmal den Link in den Chat reinpacken, weil wie gesagt, ich bin jetzt erst gekommen und ich habe gerade keinen Plan, wo das ist. Bruno, der Link zum Pad ist auch immer im C vom Raumnamen, Team Polge, gleich verlinkt. Du weißt so IT und Spezialist und so. Ja. Yeah. Und dann, wenn ich mal da mal daran erinnern darf, Marisa hält, wer in den jeweiligen Landesverbänden für Pirateninfo zuständig ist. Weißt du das, beziehungsweise kannst du das rausfinden, wer das bei euch macht? Berlin ist bekannt und aktiv. Okay, es stand bloß nicht im Pad drin, dann passt es. Super, dankeschön. Aber gut, Skara, dass du da aufgepasst hast, wäre mir durchgegangen. Ich danke dir. Bruno, ich glaube, vor 3 Wochen gab es eine Wahlumfrage mit dem Ergebnis, dass in Berlin 4% Piraten wählen würden. Wie habt ihr das hinbekommen? Also es ist also ich muss mal die frohe Kunde mitteilen. In Berlin hat sich einiges verändert in der letzten Zeit. Also gerade wenn man so in die bisschen alternativen, freakigen Kieze geht, die ja die meisten außerhalb Berlins mal ein bisschen mit Argwohn beobachten. Dort kam es wirklich mittlerweile zu einem Wandel. Die 4% beziehen sich auf Berlin. Es gibt aber Kieze, wo es mittlerweile komplett anders schon wieder ausschaut. Liegt einfach daran, dass die Leute, die sich von den Piraten abgewendet hatten, dann in den letzten Monaten festgestellt haben, den wundert, dass es bei den anderen Parteien nicht wahrlich besser ist. Und wie es dann so oft ist, alte Liebe rostet nicht, kommen die so alle langsam Abraham Schoß zurück. Und da wir doch sehr, sehr viele Angebote momentan machen, gerade in den Bezirken wird da wirklich unglaublich viel gemacht. Wir haben wirklich ganz, ganz fleißige Piraten dort. Wird es natürlich auch wahrgenommen. Und es gibt Bezirke, wo wir mittlerweile bei 7-8% stehen. Also wir haben sehr, sehr gute Chancen, dass egal, ob wir das jetzt als Bündnis machen oder als eigenständige Piraten, dass wir es doch wieder schaffen. Ich denke, das ist eine Nachricht, wo, glaube ich, alle ganz glücklich drüber sind, denn ich denke mal, um auch im Bund wieder was anzustoßen, wäre es natürlich ganz wichtig, dass wir jetzt eine Wahl haben, wo halt dieser Abwärtstrend nicht nur aufgehalten wird, sondern wo wir halt dann auch wieder einziehen. Ja, Bruno, dazu Frage noch, weil das ist ja nicht mehr so lange hin. Wie weit seid ihr eigentlich da mit der Wahlkampfvorbereitung? Naja, das steht und fällt halt natürlich alles mit dem, was unsere Mitglieder beschlossen haben. Auf der LMVB wurde eben beschlossen, dass wir eine offene Liste machen. Das heißt, offene Liste bedeutet, dass wir ein Bündnis als Bündnis antreten zur Wahl mit eben zivilgesellschaftlichem Engagement verschiedener Akteure Die Idee war ja, und das ist auch ein Grund aus, piratiges Bottleneck für politische Partizipation zu öffnen. Und gerade kleine NGOs, die normalerweise nie irgendwie über ein Prozent kommen würden, eben die Chance zu geben, dann über eine Piratenliste eben direkt einen Abgeordneten zu haben. Das war das, was unsere Mitglieder haben wollten. Nun ist es so, dass dieses Bündnis, wir haben einen Beauftragten, den Rolf dafür, der ist extrem fleißig und hat viel getan. Es wurden insgesamt Gespräche geführt mit über 70 NGOs und Vereinen, die wirklich ein ganz klares Interesse haben, dort mitzumachen. Ihr müsst euch vorstellen, dass in Berlin gerade in den Kiezen unglaublich viele so kleine EVs und Vereine und NGOs, egal ob Wassertisch, regionale Stromversorgung, dann Grundeinkommensinitiative und was weiß ich nicht noch alles. Und die hat der Rolf alle zusammen telefoniert und die haben sich jetzt auch insgesamt schon dreimal getroffen, meistens in einer Runde von so 30 bis 50 Leuten abwechselnd und eben verschiedene Dinge durchgeplant. Es gab auch zu dem Thema, ich führe jetzt ein bisschen aus, weil ich denke, da gibt es ein Interesse für, wurden drei AGs gegründet, eine AG Programmatik, eine AG für Terminplanung und eine AG Satzung, die sich eben Gedanken macht über eine Satzung eines Bündnisses. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es ist natürlich unglaublich viel Arbeit, so viele Spieler unter einen Hut zu bringen. Ihr könnt euch vorstellen, dass gerade so diverse NGOs, wenn es ums politische Arbeiten geht, nicht unkomplizierter sind als Piraten im Allgemeinen und dann sind es halt ein bisschen mehr noch Akteure, was es noch schwieriger macht. Das heißt, wir können momentan noch nicht sagen, ab wann wir in welcher Form die Listen aufstellen. Wir haben uns jetzt eine Deadline für Ende Mai gesetzt, wo wir dann wirklich entschließen, entweder wir machen diese Bündnisgeschichte oder wir machen was Separates, eine Piratenliste. Und je nachdem muss der Wahlkampf natürlich gänzlich anders aussehen. Was uns natürlich ganz gut reinspielt, ist momentan die Tatsache, dass die Prozentzahlen wieder am Wachsen sind. Weil wären sie das nämlich nicht, würden wir weiter bei 2% rumdümpeln, dann wären wir wesentlich auf so ein Bündnis angewiesen. Also ich will jetzt natürlich nicht zu früh irgendwie Jubelstimmung verbreiten, aber wir haben natürlich jetzt schon viele Optionen, was das betrifft und werden uns da dann relativ bald, also Ende Mai, dann wirklich auch konkret Gedanken machen müssen. Das heißt natürlich auch, sollte das mit dem Bündnis nicht klappen, dann müssen wir natürlich was das Aufstellen, Planung, Aufstellungsversammlung, Wahlkampf und so weiter, müssen wir unglaublich Gas geben. Aber wie gesagt, wir haben in Bezirken ganz tolle Leute und da gibt es auch einige, die sich schon sehr konkret Gedanken gemacht haben, ja, auf unserer letzten Landesvorstandssitzung. Die kann man, denke ich, auch nachhören. Beziehungsweise gibt es auch ein Protokoll, wurde darüber eben auch ein bisschen diskutiert. Also insofern, da wird in den nächsten Wochen mehr kommen. Okay, danke dir, Bruno, für die gut, ausführliche Frage. Ja, gern, werde ich gleich dazu kommen. Ja, wenn ihr die Liste hinbekommt, wäre das aus deiner Sicht auch ein Modell für die anderen Bundesländer? Du meinst die Bündnisliste? Ja. Naja, also am Ende müssen das immer die Mitglieder entscheiden. Ich persönlich finde, dass die Idee, als Piratenpartei anzutreten und zu sagen, und das hatten wir immer als Piraten gesagt, die Parteizugehörigkeit ist uns nicht wichtig, uns geht es um gute Ideen, uns geht es darum, Partizipationsmöglichkeiten zu schaffen. Wir finden, dass das Parteiensystem, wie es heute existiert, eh veraltet ist. Wir wollen viel mehr Möglichkeiten, sich individuell zu beteiligen. Dass das natürlich mit dieser Idee Bottleneck aufmachen, mehr zivilgesellschaftliches Engagement sich trauen, dass es natürlich ganz wesentlich in diese Richtung geht. Deswegen hoffe ich mal, dass das Schule machen könnte. Wir haben da viel Vorarbeit gemacht, auch wie sowas strukturell stattfinden und funktionieren kann. Der Rolf hat das natürlich alles auch sehr gut dokumentiert, damit dann andere, die vielleicht über was Ähnliches nachdenken, nicht bei Null anfangen müssen, weil natürlich diese Verhandlung schon auch ja so dicke Bretter bohren ist, weil man natürlich auch bei ganz vielen NGOs ja erstmal viele Vorurteile aus dem Weg räumen muss. Wenn sie natürlich dann begriffen haben, was das wirklich bedeutet im Endeffekt. Die meisten NGOs, die sich ja in Parlamenten versuchen zu engagieren, haben dann vielleicht einen Kontaktmann, Kontaktfrau, eine Abgeordnete, einen Abgeordneten, dem sie ab und zu was stecken und der gibt dann vielleicht hin und wieder mal eine Anfrage ein, aber im Endeffekt ist es extrem zäh und mühsam. Und natürlich ist ja jedem bewusst geworden, Mensch, es ist eine unglaublich artige Möglichkeit, vor allem auch bei den Bürgern, bei den Menschen im Land dafür zu werben, seht her, es gibt eine viel schnellere Möglichkeit, wie ihr quasi unmittelbar mit eurem Anliegen euch politisch mit einbringen könnt. Und ich denke, das könnte Schule machen. Und ich denke, es könnte auch Schule machen im Sinne, dass wir Piraten uns ein Stückchen weit auch neu erfunden haben. Weil das große Problem für uns alle ist ja, dass die meisten Leute ganz schnell sagen, naja, Piraten, war das nicht dieses Experiment, ist es nicht irgendwie schiefgegangen und. Und wenn wir da natürlich ein Stückchen weit antreten und sagen, hey, schaut mal zu, wir haben uns sogar weiterentwickelt, wir haben ganz neue Ideen, wir wollen mehr Partizipation möglich machen. Es geht nicht nur hier um diesen Begriff Basisdemokratie, den schnell mal ein paar andere Parteien dann irgendwie imitiert haben mit irgendwelchen Basisabstimmungen. Und das war es dann zu Themen, wo eh schon klar war, wie sie ausgehen. Ich denke, dann können wir ganz, ganz schnell eben auch auf Bundesebene richtig wieder in Fahrt gewinnen. Und deswegen, ja, du hast recht. Ich denke schon, dass das auch für den Bund eine großartige Möglichkeit wäre, langfristig. Also ich finde es sehr charmant und drücke euch die Daumen. Danke dir. Ja, nochmal danke. Noch Frage an Bruno? Das scheint nicht falsch zu sein. Dann danke, Bruno. Bruno, Frage, bist du weiter da, dass du hinterher als Themenbeauftragter oder soll ich dich da vorziehen? Nö, braucht nicht vorziehen. Bei mir ist nur immer so mit Tochter 20 Uhr, ist halt echt eine dämliche Zeit, weil 5 Jahre, da geht man halt um 8 Uhr ins Bett und Papa muss immer noch eine Geschichte erzählen. Ja, ist ja okay. Also gut, dann machen wir weiter im normalen Ablauf. Dann wäre jetzt, Brandenburg dran. Ja, hallo, guten Abend nochmal. Steht schon drin, wir haben leider nicht viel zu vermelden. Es liegt da viel da nieder. Ich denke, ist auch so einiges bekannt. Die waren ja einige vom UFO in letzter Zeit auch mal bei uns, beziehungsweise wir haben uns mal ausgetauscht. Das sieht nicht so gut aus. Wir haben, wo es noch gut läuft, das sind eben halt nach wie vor in der Kommunalpolitik, also unsere Vertreter in den Kommunalparlamenten, die sind natürlich über beide Ohren mit Arbeit zugedeckt und da arbeiten wir immer noch so ein bisschen zäh an Strukturen, die wirksam zu unterstützen, weil uns eben halt auch die Erfahrungswerte fehlen, wie man die tatsächlich auch vor Ort gut unterstützen kann. Das Problem ist unter anderem auch, dass in einem Flächenland wie Brandenburg eben halt mögliche Unterstützer nicht unbedingt vor Ort oder in der Nähe sitzen, sondern vielleicht ein paar hundert Kilometer weit entfernt sind und da fehlen uns eben entsprechend Erfahrungen, sowas dann auszuarbeiten, beziehungsweise über Mumble ist nicht so jedem seins. Das ist in einer Arbeit. Ansonsten auf Landesebene muss man ehrlich zugeben, tote Hose. Liegt auch zum Teil daran, dass uns fast alle AGs eingeschlafen sind, die sozusagen bis dahin politische Themen entwickelt haben, den Finger in die Wunden gelegt haben. Wir sind vom Landesvorstand leider immer noch an sehr viel Formalfu gebunden, was Streitigkeiten auf dem Landesschiedsgericht angeht und ja, mehr gibt es da im Moment leider nicht zu vermelden. Vielleicht noch das, der nächste Landesparteitag wird vorbereitet, da gibt es demnächst dann eine Entscheidung, wann und wo der ist, wird dann auch mitgeteilt. Okay, danke Lutz. Noch Frage an Brandenburg? Scheint nicht der Fall zu sein, dann gehen wir zu Bremen. Da scheint keiner da zu sein, dann Hamburg. Tut auch Dinge, dann Hessen. Hessen auch nicht anwesend, dann Mecklenburg-Vorpommern. Dann kämen wir zu Niedersachsen. Da gibt's im Headset Mitteilung von Thomas, ich sehe dich auch nicht, dass der auf der Autobahn mit dieser Verbindung festhängt. Dann würde ich einfach mal Niedersachsen im Grunde genommen vorlesen, auch für die Zuhörer. Im Grenest, also nur ganz kurz, bislang gibt es 6 Antworten in Hessen zu der Fragteien MDB, TTIP-Briefaktion. Dort hat Thomas bemerkt, dass scheinbar die Linke dort als Antwort einen Formbrief verschickt. Dann noch das geplante Barcamp am 24. bis 26. April wurde aufgrund zu geringer Anmeldezahl 6 gemeldete Teilnehmer, davon 2 Referente, abgesagt. Und es ist die Frage, ob zu dem Zeitpunkt Flyerverteilung im Rahmen der Landtagswahl Bremerhaven-Bremer eine Alternative wäre. Und da wird sich Thomas dann mit Michael in Verbindung setzen. Ich nehme mal an, Michael Wernd, damit bist du gemeint, oder? Michael Ebner, das weiß ich jetzt genau, der ist nicht da. Ja, Entschuldigung, ich hatte das kurz reingeschrieben. Alles klar, das warst du. Okay, dann danke ich dir. Gibt's dazu Frage? Dann habe ich noch zur Pirateinfo Ansprechpartner Pirateinfo im LAFO im Zweifelsfall ich. Also ich denke, Marisa kann mit ich ganz wenig anfangen. Naja, der das reingeschrieben hat, Thomas halt. Okay, dann dazu keine Frage, dann kämen wir mal Nordrhein-Westfalen. Hier steht entschuldigt, da ist keiner da. Ansprechpartner für Pirateinfo ist auch noch nicht eingetragen. Dann kämen wir zu Rheinland-Pfalz. Schönen guten Abend. Kurze Infos aus Rheinland-Pfalz. Wir haben probiert, eine länderübergreifende Zusammenarbeit für den Wahlkampf 2016 anzustoßen. Das heißt, ich habe alle Vorstände angeschrieben, die 2016 Wahlkampf haben, um vielleicht ein bisschen Synergieeffekte zu nutzen, aber auch um vielleicht ein bisschen zu zeigen, wir sind eine Partei, dass wir vielleicht doch in jedem Land vielleicht 1-2 Plakate verteilen, die überall gleich sind. Wie gesagt, ist erstmal auf positive Resonanz gestoßen. Wir wollten eigentlich relativ schnell ein erstes Mumble machen, aber da nächstes Wochenende, also jetzt kommendes Wochenende, Landesparteitag in Sachsen-Anhalt ist, werden wir da abwarten, weil die ja auch Wahlen haben, Landtagswahlen, und werden nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt ein erstes Mumble mit den Koordinatoren oder Vorständen, wer das in dem Land ist, machen. Berlin hatte sich auch gemeldet, also wird das wohl auch erstmal mit einbezogen, was ich super finde. Dann der Wahlkampf in Rheinland-Pfalz läuft. Wir werden ab Mai die ersten Wahlen der Direktkandidaten haben. 17.06. Ludwigshafen Landesparteitag. Fürs kommende Wochenende sind mehrere TTIP-Aktionen geplant, also für den Samstag Mainz, Koblenz, Landau, Montabaur, Eisenberg, Ahrweiler. Ebenso haben wir eine Aktion über Frag den Staat heute angeleiert zur Unterrichtungspflicht der Kommunen. Ich habe das Pad mal hier mit reingestellt. Ich bitte das aber einfach erstmal so zu lassen. Und was ganz wichtig ist, ist halt die Gesetzgebung zur Unterrichtungspflicht ist von Land zu Land unterschiedlich. Man kann das also nicht 1:1 übernehmen, wie ich letzte Woche mal angedacht habe. Unterrichtungspflicht ist auch gut, ja. So, das war's aus Rheinland-Pfalz. Hat noch einer Fragen? Ja, ich würde die Frage nach Michael Fuchs nochmal stellen. Soweit ich mich erinnere, wollte er Marie eigentlich antworten auf unsere Fragen, hatte aber noch eine Rückfrage und sie hat dann wohl geantwortet und dann wollte er wieder antworten. Mich würde die Antwort von Michael Fuchs, CDU-Vize, natürlich interessieren. Könnt ihr was dazu sagen? Ja, er ist ja bei uns aus der Stadt. Wir haben ihm nicht wieder zurückgeantwortet, außer wir haben gebeten, es ging eine kurze Diskussion hin und her, doch unsere Fragen so zu beantworten, wie sie gestellt sind, weil wir einfach wissen, wenn man sich mit Michael Fuchs auf eine Diskussion einlässt, wir stellen Fragen anders, dann ist er unheimlich geschickt, Leute in eine Enge zu treiben. Ich meine, wir kennen ihn von Podiumsdiskussionen her und deswegen wollten wir uns mit ihm eigentlich jetzt nicht auf Einzelfragen einlassen, die wir ihm gestellt haben. Deswegen haben wir ihm nochmal gebeten, die Fragen so, wie wir sie gestellt haben, zu beantworten. Darauf ist aber noch nichts gekommen. Ich hatte die Fragen, oder ich hatte das, was Michael Fuchs geschrieben hatte, ja auch dir geschrieben. Und hatte ja noch einer geantwortet, aber auch nichts geantwortet, was wir Michael Fuchs so hätten schicken können, um ihn zufriedenzustellen. Ja, danke. Dankeschön. noch Fragen an Rheinland-Pfalz? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann Dankeschön für den Bericht und dann kommen wir zum Saarland. Ja, hallo, ich bin der Thorsten Rieger. Ich bin der Generalsekretär im Saarland und ich muss heute den Erich hier in der Sitzung vertreten. Der musste heute leider kurzfristig ins Krankenhaus. Mehr weiß ich im Moment auch noch nicht, was mit dem jetzt genau los ist. Was ich jetzt halt eingetragen habe, das wäre halt, was bei uns im Moment ein bisschen wichtig gemacht wird, ist die Beackerung vom Thema Freifunk. Unser Kreisverband in Saarbrücken hat doch schon vor ein paar Wochen angefangen und jetzt diese Woche geht das jetzt auch los in den Kreisverbänden Saarlouis und Merzig-Wadern. Die machen das dann am Samstag in auch einen Infostand entsprechend, wo sie vorkonfigurierte Router abgeben an Interessierte und verbinden das dann mit auf dem Infostand dann mit TTIP und wollen das Ganze auch mit ein paar Pressemitteilungen im Vorfeld und in der Nachbereitung flankieren. Ja, und vom Terminlücke her, wir haben jetzt für dieses Jahr das zweite Barcamp festgelegt, das findet dann am 30.05. in Homburg statt. Weil wir haben uns eine Langfristplanung gemacht, dass wir dieses Jahr nach Möglichkeit wollen, 3 Landesparteitage und dann passend dazwischen 3 Barcamps veranstalten. Und das wäre ja dann das zweite. Jo, so viel dann aus dem Saarland. Dankeschön. Frage an Saarland? Scheint nicht der Fall, denn vielleicht ein kleiner Hinweis von mir, Thorsten. Und zwar in Bezug auf Freifunk, hatte man in der letzten Folge, das kommt auch später noch bei der Themenbeauftragte, da war die Anregung, alles was über Freifunk und diese Dinge läuft, da auch nochmal eine Mail an den Bundesvorstand zu schicken, um die über solche Aktionen zu informieren, weil die versuchen das im Augenblick zu koordinieren, auch bundesweit, und da so eine Art Karte aufzustellen, wo überall sowas gemacht wird, wo wir beteiligt sind, um das auf eine höhere Ebene zu heben. Ich denke, das heißt, ich habe das auch schon, ich beobachte eure PolGF-Sitzung meistens aus dem Zuhörerraum halt. Und mir war es halt auch schon letzte Woche aufgefallen, nur das, wie es halt angedacht war, ist bei uns im Saarland jetzt im Moment relativ schwierig, weil wenn ich mir anschaue, wir haben im Moment sowohl jetzt mit Parteiunterstützung als auch von dem Verein, oder der das halt hier sonst macht, haben wir zurzeit halt im Saarland teilweise 3-4 neue Standpunkte pro Woche. Und das ist halt ein bisschen arisch aufwendig, wenn man vorhat, sowas alles separat dann einzupflegen in sich verschiedene Karten. Okay, ich denke, das werden wir vielleicht nachher bei der Themenbeauftragten an dem Punkt auch nochmal thematisieren. Ich wollte bloß darauf hinweisen, aber wenn du das schon beobachtest, ist das ja gut. Jawohl. Dann war der Hinweis, aber trotzdem vielleicht auch für den Rest der Zuhörer nicht ganz umsonst. Okay, dann noch Frage an Saarland? Scheint nicht der Fall zu sein, dann kämen wir zu Sachsen. Da scheint auch niemand da zu sein, denn Sachsen-Anhalt. Da ist auch niemand da. Dann Schleswig-Holstein, Kathi. Kathi ist noch in Lübeck, aber ich bin da. Kathi ist in Lübeck mit anderen zusammen zur Depotbeobachtung bei dem Außenministertreffen der G7, wir hatten einen Antrag gestellt, im Landtag unabhängige Demobeobachter zu lasten von der Humanistischen Union. Das hat der Landtag abgelehnt. Dennoch hat die Polizei den MDL angeboten, so eine Art Demobeobachtung zu machen. Ich habe den Link zum Landesportal zu 2 Berichten von heute mit reingestellt. Zu dem Informationstermin am Anfang kamen genau 2 Abgeordnete, Patrick Breyer und Uli von den Piraten, von den anderen Parteien kam gar keiner. Und die beiden und wer ist noch da? Ich glaube, Wolfgang ist da, dann ist Stefan Bartels da als Beobachter mit der Markus Trecker und Kathi ist da und Twitter noch ganz fleißig. Ist aber eine relativ ruhige Veranstaltung, auch in der Tagesschau. Ist das diesmal rübergekommen, dass es, oder weil wir nur kurz angesprochen, dass es ein paar Rangeleien gab, aber nichts Dramatisches. Das Schleswig-Holstein-Magazin klang fast enttäuscht. Die haben einen kurzen Bericht gebracht, dass auch Landtagsabgeordnete twittern mit Ulis Tweet. Dann haben wir Ende des Monats Kommunaltreffen und Woche an noch mit der Wahlkampfvorbereitung für 2027. Dann ist Freifunk ein Thema bei uns in zwei Orten. Das war auch Thema auf der 1V-Runde letzte Woche in Göttingen. Das nimmt der Carsten mit, weil sich also schon die Frage stellt, das ist unser Thema, wir wollen das machen. Ob wir auch selber was machen, das heißt eigene Route anbieten, in Anführungsstrichen. Das prüft der Carsten mit dem Themenbeauftragten, mit Gordon und mit den Schatzmeistern, ob das auch über einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb laufen kann, was für uns ganz günstig wäre. Gegebenenfalls dann mit zwei VPNs, eins zum zu einem Piratennetz, das andere zum lokalen Verein. Das müsste man klären, wie man sowas macht. Das ist bestimmt noch ein bisschen Arbeit, bis wir sowas sind. Aber dann würde sich das auch mit den Karten erübrigen. Der Router oder die Router würden sich der Firma automatisch anmelden und da eintragen, wenn man das dementsprechend einträgt bei der Installation. Und dann halt Piraten Klinken putzen gehen, um das in ihrer Stadt zu verbreiten. Gut, dankeschön. Frage an Schleswig-Holstein? Scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir mal zu Thüringen. Ja, guten Abend. Ja, was wir vorhaben, ist also die Wiederbelebung der archäopolitischen Arbeit, weil die gab es 2010 schon mal. Und das, was in Saarland heute abläuft, also das haben wir uns mal durchgelesen und es hat uns halt sehr gut gefallen, deswegen wollen wir das heute auch so ähnlich gestalten. Dann gibt es am 16.05. auf der Landesparteitag sofort ein Verwaltungstreffen und ein Wahlkampfplenum nach dem Landesparteitag. Und es ist jetzt das mit der Informationsfreiheitsgesetz, das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Klaus, das war es bestimmt wieder du, wo das reingeschrieben hat, oder? Kannst du was dazu sagen? Ja, richtig. Das ist erst gestern durch die Presse hier gegangen, dass es also mittlerweile im Landtag Rot-Rot-Grün jetzt eine Gruppe gibt, die neben dem bereits bestehende, das war ja relativ neu in Thüringen, das Informationsfreiheitsgesetz, dass die auch bis runter auf kommunale Ebene für die Städte ein Landesgesetz scheinbar erarbeiten wollen, in dem dann genau vorgeschrieben ist, was an Informationen auch die Kommunen und so zur Verfügung zu stellen haben. Ne? Das ist relativ neu, sollte man gut beobachten, wäre vielleicht dann auch für andere Länder natürlich als Blaupause eventuell zu nehmen, weil gerade hier, gerade in Thüringen durch Rot-Rot-Grün natürlich man da darauf hoffen kann, dass das sehr, sehr breit und wirklich bürgerfreundlich gestaltet wird. Okay, Frage an Thüringen? Scheint nicht der Fall zu sein, denn ist jetzt noch einer der Länderfolge hinterher hier aufgeschlagen, der vorhin nicht dran war. Dann möge er sich jetzt melden. Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann können wir zu Top 3 und zu der Themenbeauftragten. Tja, Bruno, dann wärst du gleich mal wieder dran. Ja, gut, was war los bei Themenbeauftragung? Ja, eine Geschichte, die wir lange schon vorbereitet war, das Treffen im Deutschen Kulturrat. Das ist der, ja, quasi der Deutsche Kulturrat ist der Dachverband sämtlicher Kulturländerräte und über 240 verschiedenen Organisationen, so wie Musikrat, GEMA und wie sie alle heißen, die davon organisiert ist, also alle möglichen kulturellen Institutionen. Da war ein Treffen anberaumt. Ich hatte den ja schon bereits in den letzten Jahren ein paar Mal getroffen und immer wieder für die Piratenpartei geworben, weil natürlich beim Kulturrat auch Organisationen sind, wie eben die GEMA oder der Börsenverein des Buchhandels, Organisationen, die uns normalerweise ziemlich scheiße finden. Trotzdem hat es dann den Dr. Olaf Zimmermann immer, der war ein Stückchen weit immer Opposition, auch zu seinen eigenen Leuten, weil er nach wie vor sagt, die Piratenpartei ist für ihn eine Art von Kulturpartei, alleine durch das, was sie fordern, auch wenn er unser Urheberrecht jetzt gelinde gesagt nicht so toll findet. Und dieses Mal hatten wir im Vorfeld bereits einen Haufen Themen eingesammelt. Das bisschen Traurigste war, also einmal dauert es natürlich lange, bis man einen Termin in Olaf Zimmermann bekommt, weil er halt ein sehr viel gefragter Mann ist. Es war ein ziemlicher Kampf, diesen Termin hinzubekommen, und dann gab es leider aber keinen Kulturbeauftragten mehr des Bundes. Ich habe das dann einfach mal übernommen, das Thema, so ein bisschen nach piratigem Mandat, auch wenn ich jetzt nicht der Beauftragte für Kultur bin, aber dass sich halt irgendjemand kümmert. Ich hatte ansonsten die Berliner Beauftragte Tinnen für Kultur, die Kerstin, die Claudia dabei und dann aus dem Berliner Abgeordnetenhaus, der ist auch dort für Kultur zuständig im Ausschuss, der Simon Kowalewski. Und wir hatten dann mehrere Punkte aufgestellt, die eben dann durchdiskutiert wurden. Es waren insgesamt 5 Punkte. Es ging einmal rund um TTIP, den Kulturtag im Mai des Deutschen Kulturrats, der ja aufgerufen hat dazu. Dann Akt 2 zu kulturpolitischen der Berliner Piraten, also Sachen wie Hauptstadt, Kulturfonds, Theater, Streaming, Humboldt-Forum, Atelierförderung, kulturelle Bildung, Medienkompetenz, ich habe bestimmt irgendwas noch vergessen. Dann Akt 3 zum Wahlprogramm der Piraten in Berlin hinsichtlich Kultur. Akt 4 offene Liste, weil natürlich auch hier es durchaus Sinn macht, bei kulturellen Institutionen, EVs und Ähnlichem zu werben, ob da nicht jemand Interesse hat, bei uns über die offene Liste eben zu kandidieren. Und dann als 5. Punkt Kulturpolitik Bund. Das betrifft dann vor allem natürlich auch Bereiche wie Harmonisierung Urheberrecht. Ich habe mit ihm lange über den Reda-Report diskutiert, wo es wenig Konsens gab, so egal ob das jetzt Dinge waren wie Recht auf Remix oder 3-Stufen-Regel, also eine Art Fair-Use-Regelung und solche Geschichten, wo es aber viel Gemeinsamkeiten gab, war bei dem Punkt, Urheberrechtsreform im Sinne der Urheber neu zu gestalten. Also einmal Verleger zu entmachten, das was wir ja schon eine Weile versuchen, auch mit unserer Klage. Dann der Bereich Urhebervertragsrecht stärken, für Urheber neue Möglichkeiten in der Monetarisierung zu finden. Und dann natürlich aber auch in diesem ganzen Bereich von wegen offenes Theaterstreaming und Ähnliches, da ist er natürlich schon sehr dafür. Also es war eine sehr lange Diskussion, war sehr fruchtend. Wir werden uns auf alle Fälle wieder treffen. Der Kulturrat wird für uns auch weiterhin werben. Das soweit zum Urheberrecht in dieser Beauftragung TTIP. Dann heute ist noch eine PM rausgegangen, die hatte ich gestern, hatte ich immer noch ein Video dazu aufgenommen, da wäre ich euch auch dankbar, wenn ihr in den Ländern dieses Video auch über eure Kanäle spreaden würdet. Und ihr wisst, am 18.04. ist deutschlandweiter Aktionstag für TTIP. Es gibt in ganz Deutschland mittlerweile weit über 110 Veranstaltungen zum Thema TTIP-Mitmachaktionen, Demonstrationen, Menschenketten, Infostände etc. Wir allein in Berlin haben auch 8 Veranstaltungen. Das ist unglaublich viel, die gibt es auch alle einzusehen. Also es gibt für niemanden eine Ausrede, eben nicht hinzugehen, weil halt doch irgendwo, zumindest nicht die räumliche Ausrede, weil so gut wie in jeder Stadt was stattfindet oder in einem Umkreis von vielleicht 100 Kilometern. Ich habe dazu eben ein Video gemacht, das extra sehr neutral gestaltet war, also keine Piratenlogos oder Ähnliches im Hintergrund, damit eben halt auch befreundete NGOs und Ähnliche, die vielleicht ein Problem mit Piraten haben, das trotzdem spreaden können. Wenn ihr nicht wisst, wo das Video ist, geht einfach auf die Seite piratenpartei.de, da findet ihr dieses Video, was wir eben heute noch fertig gemacht haben. Gut, danke Bruno. Noch Frage an Bruno? Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zum Urheberrecht. Da gibt es auch eine Seite von der Piratenpartei, die auch erstmal nicht so piratisch aussieht. Dazu gibt es auch ein Logo, das haben wir von den französischen Piraten übernommen, ist zu finden auf der Bundeswebseite und auch auf der Schleswig-Holstein-Seite mit dem entsprechenden Link. Das darf auch gerne geklaut werden und auf die einzelnen Webseiten der Partei nochmal eingefügt werden, mit Hinweis auf die Aktivitäten von Julia. Ja, einfach den Link nochmal reinkopieren. Also unter Top 3 Urheberrecht, also dass jeder den dann schnell finden kann. Ja, mach ich. Christian, das wäre so Seite 224. Gut, noch Frage zum Urheberrecht? Scheint nicht der Fall zu sein, dann kämen wir jetzt zu Sozialpolitik. Ja, noch scheint nicht da zu sein, dann käme Gesundheit. Wolf Dietrich hat, soweit ich das gesehen habe, der ist heute unterwegs, also entschuldigt. Dann kämen wir zur Umwelt. Bernd, aber du hast eintragen Piratenurlaub. Bernd ist stumm gestellt. Ich vermute mal, da gibt es nichts Neues zu berichten, da erst als Urlaub zurück ist. Wird er wahrscheinlich beim nächsten Mal uns dann was erklären. Dann wären wir Energiepolitik. Michael. Ja, wir müssen ja die Energiewende und Energiepolitik auch durchaus europäisch betrachten. Und die IHK München hat in ihrem Newsletter so einen Übersichtsartikel gebracht, wo sie darauf eingeht, dass die EU-Kommission im Februar ja eine Strategie zur Energieunion vorgelegt hatte und der Europäische Rat, also die Regierungschefs, sich jetzt auch erstmalig getroffen haben und auch darauf eingegangen sind. Das Thema wird also, denke ich, jetzt zukünftig stärkere Beachtung in der EU-Kommission finden. Ich habe mal Links reingestellt, einmal zu dem Artikel der IHK und dann auch zu den Schlussfolgerungen. Wer mag, kann sich da gerne mal informieren. Ansonsten kann man sich auf der Seite des Bundesministeriums für Forschung und Technologie, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, mal anschauen. Ich habe mal einen Link reingestellt. Überschrift Energiewende, gutes Stück Arbeit, gut für sichere Energie, das eher ergänzt sich noch, und gut für sichere Jobs. Ja, das finden wir ja auch alles. Frage bleibt dann natürlich, warum wird ein EEG in dieser Form beschlossen und warum wird eigentlich die Energiewende politisch ausgebremst? Also es ist schon aus meiner Sicht so etwas leicht satirisch. Und beim aktuellen G7-Treffen jetzt in Lübeck steht auch der Klimaschutz auf dem Programm. Ja, das eine, was Sie sagen, das andere, was Sie denn tun. Also ich glaube, auch das muss man nicht ganz ernst nehmen. Es wird also viel über Energiewende immer geredet und es ist ja auch wichtig. Und was wirklich getan wird, das sehen wir denn ja auch, oder besser, was alles nicht getan wird. Gut, das nur mal so als einige Hinweise. Ja, konkret aktuell war halt letzte Woche auch nicht viel los. Ja, danke Michael. Frage an Michael? Auch das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kämen wir zur Landwirtschaft. Birgit, LKT ist entschuldigt. Genauso Asylpolitik, Leonie. Und dann wären wir bei Kultur und Medien, La Lionel. Scheint auch nicht da zu sein. Genauso wie Datenschutz, Patrick Breyer. Sonst denn sehe ich auch nicht. Und dann wären wir bei NSA-Skandal. Jens, Zombie sehe ich auch nicht. Der hat nur einen kurzen Eintrag drin. Nächste Sitzung NSA-Untersuchungsausschuss am 23.04.2015. Die Agenda dazu ist noch offen. Nachtrag bei Datenschutz Patrick Breyer, wie wir vorhin schon gehört haben, der ist auch zur Demo-Beobachtung beim G7-Vorbereitungstreffen in Lübeck als Beobachter unterwegs und kann deshalb nicht da sein. So, dann quer, Michael Melter, scheint auch nicht da zu sein, dann Bildung und Forschung, Michael Kittlaus, sehe ich auch nicht, und dann wäre Freie Netze Daniel Wagner. Christian hat Freie Netze, weil man auch gehabt hat, als unterschiedliche, du hattest da ein bisschen bei euch aus Schleswig-Holstein ein bisschen was eingefügt, dass er da immer denkt, dass er vielleicht im April 271 für Schleswig-Holstein da nochmal kleine Informationen reinhauen könnte, dass vielleicht, wenn Daniel das nachliest, da informiert ist. Ja, Carsten wird es in die Hand nehmen und mit Daniel sprechen und mit Stefan sprechen auch. Dass wir hier mehrere mit einer Klappe schlagen, dass wir also frei vom Router sowohl, die Piraten machen das ja sowieso, die engagieren sich überall und verteilen die Dinger, dass wir die auch, ich sag mal, über unseren Job oder wie auch immer über zum Verkauf anbieten, weil es für uns, für die Parteienfinanzierung wichtig ist, gegebenenfalls mit Software. Aber das hat Carsten in die Hand genommen, mit das im Bund zu klären, dann auch mit Florian zusammen. Alles gut, ich dachte bloß, da, weil wir da gar nicht stehen haben, dass wenn andere rein, dass da wirklich Aktionen sind, dass da im Augenblick Dinge getan werden und einfach als kurze Information, dass da eben Gespräche stattfinden und zum gegebenen Zeitpunkt dann auch darüber informiert wird. Okay, danke ich dir. Dann wären wir eigentlich soweit durch. Dann kämen wir Tagesordnungspunkt Informationen. Das war jetzt gerade eine. Da wäre noch einmal darauf hinzuweisen, eins Pause und solche Sachen auf die nochmal auf die Koordination, Koordinatorenkonferenz. Und dann wären wir schon so ziemlich am Ende. Dann bloß Frage, gibt es jetzt noch irgendwelche, die einen Werbeblock schalten wollen oder sich nochmal zu Wort melden, die noch irgendwelche interessante Dinge haben? Vielleicht auch Projekte und Dinge, die man aufnehmen könnte. Oder Danny, den sehe ich zwar nicht mehr, der hat auch immer noch gern, macht immer noch für die SG Presse und auch für die Online-Redaktion und so ein bisschen Werbung. Das scheint ja heute auszufallen. Sonst noch irgendwelche Wortmeldungen? Ja, ich kann mal ein bisschen Werbeblock auch machen. Für die Sache, wo ich da links schon den Chatline poste, seit der letzten halben Stunde da diesen Aktionstag da gegen Hartz IV, ja, 10 Jahre, wir haben genug von Hartz IV, also was vom Erwerbslosenforum Deutschland und von Verdi und was weiß ich, ein paar Verbänden ausgeht und da könnt ihr euch beteiligen. Am Donnerstag ist da deutschlandweit der Zentral, ja, auf die Straße so Aktionen oder sowas machen. Werde ich nach Würzburg, also schaue ich da und ja, ganz, ist zwar schwerpunktmäßig wahrscheinlich die Linken, wo da auch präsent sind, steht ja auch unten so für ein ausreichendes Mindesteinkommen in ganz Europa, so als eine Aussage davon, aber ja, man kann es auch mit BGE oder piratische Sachen bestimmt auch mit verbinden. Gut, danke Stefan. Noch jemand irgendwas? Ansonsten würde ich die Sitzung schließen. Gut, scheinbar keiner mehr. Dann bedanke ich mich erstmal vor allen Dingen bei Bauer Jupp für die Aufnahme, bei Skara für das Protokoll, bei den Zuhörern und auch den Teilnehmenden für die Teilnahme. Ich fand es heute relativ konstruktiv. Danke vor allen Dingen an die Berichterstattenden und damit ein herzlicher Dank an alle. Unsere herzliche Einladung zur nächsten Folge, Sitzung nächste Woche. Würde ich die Sitzung um 21.28 Uhr hiermit schließen. Aufnahme. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.